alle Liebesklischees und Erwartungsstereotype ad absurdum geführt werden. Zwischen Selbstinszenierungsspielen und unfreiwilligen Demaskierungen, Lebenslügen und ihrer Aufdeckung kämpfen seine Protagonisten um das, was sie vom Leben noch begehren. Erwin und Philomene. Andrea Ghetto hat den Text inszeniert, die Musik komponierte Sabine Wortmann. Erwin und Philomene. Eine Komödie von Hans-Jörg Schneider. Ich bin eine geprüfte Frau, eine leidgeprüfte Frau. Mein Herz blutet. Das Leben hat meinem Leben, nein, das Schicksal hat meinem Leben übel mitgespielt. Ich bin nicht mehr so ohne weiteres nahbar. Lassen Sie mir bitte ein bisschen Zeit, Zutrauen zu fassen. Eine weitere Enttäuschung wäre mein Tod. Nein, das ist ein Klagelied. So stößt du ihn zurück? Es ist die Wahrheit. Erst musst du schauen, ob er dir gefällt. Und wenn er mir nicht gefällt? Und wenn er über mich herfällt? Dann schreist du. Bircher wird dich hören. Ach, der wird sich fragen, was für eine Orgie ich feiere. Ich lasse meine Wohnungstür offen. Gut, aber um 8:30 schaust du vorbei. Abgemacht. Fang noch mal an. Gleich. So. Mein lieber Herr Erwin, ich bin eine wounded woman, wenn Sie wissen, was ich meine. Und wenn er mir gefällt? Dann kannst du mir erst recht nicht mit Tränen kommen. Rede von den Blumen, die er bestimmt mitbringt. Oh, danke. Roter Mohn. Die Blüten meiner Träume. Zu kitschig. Er ist Unternehmer, die mögen das. Ich denke, er ist eher der sachlich nüchterne Typ. Danke für die Blumen, das wäre nicht nötig gewesen. Ein bisschen Gefühl, bitte. Einfach weiblicher. Roter Mohn, wie lange ist das her, dass mir ein Mann roten Mohn... Bestimmt kommt er mit Nelken, dieser Idiot. Hauptsache, er bringt Blumen und er gefällt dir. Schenken Sie meinen Kinderaugen ein bisschen Sonne. Mein Herr, ich will nicht sterben, ohne noch einmal eine Nacht lang geliebt worden zu sein. Unmöglich. Versuch es mit Charme, Anschmiegsamkeit und einem Hauch Emanzipation, aber durchscheinend. Ich bin so aufgeregt. Er doch auch. Hilf ihm ein bisschen. Wie denn? Er hat doch eine Villa am Waldrand. Er reitet gern. Sie reiten gern, Herr Erwin, habe ich gehört. Besonders durch den regennassen Wald, wenn es aus den Bäumen tropft, auf die dampfende Flank des Pferdes, nicht wahr? Sie fliegen dahin mit wiegenden Hüften. Ein animalisches Gefühl zwischen den Schenkeln. Zu erotisch. Sie spüren eine kühle Brise in den Nüstern. Ihr Haar flattert im Wind. Und wenn er eine Glatze hat? Das sind Äußerlichkeiten. Es geht um deine Zukunft, um deinen Lebensabend. Ich mag keine Glatzen. Es kommt auf die ersten 5 Minuten an. Bei mir sind Sie richtig, mein Herr. Hier können Sie sich ausruhen vom harten männlichen Lebenskampf. In meinen Armen, in meinem Busen. Ich bin keines dieser Flittchen, die mit jedem ins Bett gehen. Ich will geliebt sein. Geliebt. Aber ich bitte Sie, sich mir langsam anzunähern, auf leisen Pfoten, wie ein schleichender Tiger mit engen Hüften. Und plötzlich ist es soweit, dass meine Hände Ihren Hinterkopf streicheln. Bist du wahnsinnig? Im Grunde bin ich ein Wrack, Herr Erwin. Innerlich, meine ich. Äußerlich bin ich noch ganz ansehnlich, oder finden Sie nicht? Ich weiß, die Zeit der Rosen ist vorbei. Man wägt dem Grab entgegen. Ihr Haar hat sich auch gelichtet, nicht wahr? graumeliert oder schlohweiß? Oder haben Sie eine Glatze? Das Schlimmste ist die Einsamkeit, der Abend vor dem Fernseher. Kennen Sie das? Man schaut sich einen Krimi an und wenn man erwacht, ist es 1 Uhr in der Früh. Dann zieht man sich aus und legt sich ins Bett. Jetzt frage ich Sie, ist das ein Leben? Kann man da nicht Abhilfe schaffen? Kann man nicht eine Hand spüren im Rücken, im Nacken? Glauben Sie mir, ich bin zu vielem bereit. Roter Mond, Blüten meiner Träume. Ach Sie, Herr Bürcher, was wollen Sie? Guten Abend, Frau Studer. Wie geht es Ihnen? Ich habe gedacht, ich komme einfach mit einer Flasche Wein vorbei und wir schauen uns gemeinsam einen Krimi an. Das geht heute leider nicht. Ich erwarte Besuch. Herrenbesuch? Was geht Sie das an? Nichts, da haben Sie recht. Schön festlich gedeckt haben Sie. Ein Arbeitskollege kommt vorbei. Toll. Man trifft sich nach Feierabend und hat sich viel zu erzählen. Der Wasserhahn im Bad, tropft er noch immer? Sie können ihn am Wochenende reparieren. Darf ich Sie jetzt bitten? Wir könnten den Wein zu dritt trinken mit Ihrem Kollegen. Das geht leider nicht. Warum nicht? Mein Gast muss jeden Moment hier sein. Hübsch sehen Sie aus. Haben Sie sich für ihn so zurechtgemacht? Mein Gott, sind Sie aufdringlich. Gehen Sie jetzt bitte. Seit meine Frau gestorben ist, höre ich keine weibliche Stimme mehr. Bitte verlassen Sie meine Wohnung. Guten Abend. Bin ich hier richtig bei Frau Philomene? Herr Erwin? Ja, der bin ich. Ach, der Arbeitskollege. Freut mich sehr. Bircher. Der Hausverwalter. Er ist wegen des Wasserhahns hier. Abgemacht. Ich repariere ihn am Wochenende. Das Tropfen wird Sie hoffentlich nicht stören über Nacht. Auf Wiedersehen. Frau Philomene, darf ich Ihnen als Zeichen meiner Wertschätzung diese Blumen überreichen? Vielen Dank. Wie lange ist es her, dass mir ein Herr rote Nelken geschenkt hat? Eine Nelke ist wie ein Mensch. In jungen Jahren ist eine Knospe gleich. Dann blüht er auf und entfaltet sich in schönstem Farbenglanz. Sie sehen blühend aus, Madame. Danke vielmals. Blumen verzaubern mich. Hübsch haben Sie es hier. Das Schicksal hat meinem Leben übel mitgespielt. Ich bin eine leidgeprüfte Frau. Tatsächlich? Ich bin nicht mehr so ohne weiteres nahbar. Ja, vielleicht ein Schluck Weißwein? Oh ja, sehr gern. Das lockert die Stimmung auf. Man muss sich in aller Behutsamkeit näher kommen. Zum Wohl, Erwin. Auf Ihr Wohl, Philomene. Schmeckt hervorragend. Trocken und mild. Ich bin so unheimlich nervös. Aber weshalb? Wer bin ich denn? Ein Wolf? Sie sehen überhaupt nicht wie ein Wolf aus. Wie denn? Eher wie ein Mann in mittleren Jahren. Geht es Ihnen gut? Wissen Sie, ich habe mir angewöhnt, stets nach vorne zu schauen. Ein froher Blick in eine fröhliche Zukunft. Diese Nelken, wie sie duften. Der Mensch hält sein Schicksal in der eigenen Hand. Er kann sein Leben selber gestalten. Glauben Sie nicht? Ja, das ist auch meine Meinung, Herr Erwin. Manchmal, am Morgen im Bett, wenn ich erwache, erschrecke ich mich zu Tode. Weil ich allein bin. Ich finde, es ist besser, allein zu leben, als in einer Beziehung, die nichts taugt. Das ist mit Sicherheit richtig. Noch etwas Lachs? Ja, danke gern. Lieben Sie Beethoven? Beethoven mag ich sehr. Besonders die Eroica. Ich liebe vor allem Beethovens 5. und das Flötenkonzert. Klassische Musik ist für mich Lebenselixier. Den Schinken sollten Sie auch probieren. Mit Vergnügen. Klassische Musik ist für mich die Quintessenz des Abendlandes. Sie reiten gerne, habe ich gehört. Ja, besonders bei Regen im Wald. Wenn es aus den Bäumen tropft auf die dampfende Flanke des Pferdes. Sie fliegen dahin mit wiegenden Hüften. Ein animalisches Gefühl zwischen den Schinkeln. Das haben Sie sehr schön gesagt, Philomene. Eigentlich ein merkwürdiger Satz, nicht wahr? Wie meinen Sie? Naja, dass es aus den Bäumen tropft auf die dampfende Flanke des Pferdes. Das ist doch ein merkwürdiger Satz. Ich finde ihn schön, weil er so genau und poetisch ist. Ich finde, Sie haben sehr schönes Haar. Es ist ganz normales Haar. Na, immerhin haben Sie keine Glatze. Sie haben Kinderaugen, Philomene. Finden Sie? Ja. Ich möchte diesen Kinderaugen ein bisschen Sonne schenken. Wie wollen Sie das tun? Indem ich ihnen Geborgenheit schenke. Indem ich sie an meiner Brust einschlafen lasse. Oh, wie ein schleichender Tiger mit engen Hüften. Wenn Sie verstehen, was ich meine. Mit engen Hüften? Genau. Wenn ich Sie richtig verstehe, möchten Sie leise, fast unmerklich verführt werden. Aber müssen Sie es so direkt aussprechen? Es tut mir leid, Madame. Ihr Wunsch soll nicht mehr erwähnt werden. Es ist wohl Ihre sachliche Unternehmerart. Trinken Sie noch einen Schluck? Ja. Danke. Was für ein Unternehmen führen Sie, wenn ich fragen darf? Wie bitte? Es stand in Ihrem Schreiben. Werbung und Information. Wie spannend. Durchaus. Die Leute kommen zu mir, sprechen ihre Wünsche aus. Und wir versuchen, diese Wünsche zu realisieren. Und Ihre Villa am Waldrand? Ich wohne ab und zu am Waldrand, das ist richtig. Aber ich habe es längst aufgegeben, mit meiner materiellen Situation anzugeben. Was soll das? Alles Tant. Innen, dort, wo das Herz schlägt, bin ich vereinsamt. Ein Bettler. Ein Gefühlswrack. Aber Sie sind doch ein Mann in den besten Jahren. Früher war ich ein stolzer Hahn, viele Frauen. Aber die Arbeitswelt hat meine Liebesfähigkeit zerstört. Die Hahnenkämpfe. Ich möchte mich eigentlich nur noch am Busen einer liebenden Frau ausruhen. Darf ich Ihnen noch ein bisschen Schinken geben? Ein letzter Bissen. Ich selber bin eine Wounded Woman. Habe ich das schon gesagt? Nein. Aber ich kann Sie gut verstehen. Meine Hobbys sind Reiten, klassische Musik und Reisen. Das trifft sich gut. Es sind auch die meinen. Ach. Wohin führen Sie Ihre Reisen, wenn ich fragen darf? Ach, da und dorthin. Aber im Moment komme ich wegen der Arbeit selten dazu. Das verstehe ich. Sie in Ihrer leitenden Stellung. Ach, na ja, wie man es nimmt. Sie stapeln aber tief, Madame. Ich habe keine Lust, allein zu reisen. Ich frage mich oft, warum niemand bereit ist, sein Leben mit mir zu teilen. Was ich möchte, ist eine tragfähige Partnerschaft. Besitzen Sie ein Auto? Nein, ich kann mir von einer Freundin eines ausleihen. Warum? Wir könnten zusammen nach Paris fahren. Oh, im Ernst? Ja, wir segeln durch die Nacht und legen beim Morgengrauen im Quartier Latin an. Segeln? Das war Poesie. Ich meine damit den Aufbruch ins Ungewisse, das durchaus aus einem Hotelbett bestehen kann, in dem alles möglich ist. Was zum Beispiel? Ich meine, dass sich eine Hand auf die andere legt, als gehörten sie zusammen. Ich wünschte, dass ich ihre Hand dann auf mich legen würde. Zum Beispiel auf meinen Rücken. Wieso denn auf den Rücken? Ich möchte sie nicht verletzen. Ich fürchte mich ein wenig vor Männern. Ich habe schon einige Kandidaten empfangen. Es hat noch bei keinem geklappt. Sind Sie jetzt enttäuscht? Aber nein, Philomene. Ihr Mund ist eine Blume, die gepflückt werden will. Eine Rose? Eine Nägel? Egal. Man soll die Blume pflücken, bevor sie verblüht. Sie gehen aber ganz schön ran. Sie erschrecken mich. Manchmal ist es besser, man kommt gleich zur Sache. Sonst entsteht eine unnötige Hemmung. Sie fallen da so einfach mit der Tür ins Haus. Entschuldigung, Entschuldigung. Die Leidenschaft hat mich übermannt. Ist das eigentlich Ihr Haus? Ich wohne hier. Warum? Na, irgendjemand, der muss diese Wohnung ja gehören. Sie haben schöne Augen. Weiche Männeraugen. Finden Sie? Ja. Danke. Sehr weich. Es freut mich, dass Sie Zutrauen fassen. Sie beleidigen mich. Ich bin eine Wounded Woman. Begreifen Sie das nicht? Doch, doch. Doch, ich begreife gut. Sie waren auf gutem Wege und dann machen Sie mit Ihrem Überfall alles kaputt. Vorhin haben Sie gesagt, Sie möchten verführt werden. Nein, das behaupten Sie. Aber Sie haben es gedacht. Ich habe gesagt, wie ein Tiger mit engen Hüften. Nicht auf plumpen Patschfüßen. So, so. Ich hocke drüben auf dem Sofa und sehe fern. Und hier läuft eine Party. Ich störe doch nicht. Doch. Merken Sie nicht, dass Sie hier fehl am Platze sind? Der Herr ist Unternehmer, Herr Bürcher. Freut mich. Ich möchte nur ein wenig Gesellschaft haben. Essen Sie ruhig weiter. Ich schweige und schaue zu. Ich gestatte das nicht. Los, verschwinden Sie. Ich lege mich abends um 9 ins Bett. Ich schlafe ein. Dann erwache ich um 3 in der Früh. Alles ist still, kein Geräusch. Dann müssen Sie aufpassen, dass Sie nicht wahnsinnig werden. Dann hängen Sie sich doch auf. Meinen Sie? Vermutlich ist das Beste in Ihrer Situation. Vielleicht sollte ich das wirklich tun. Ich wünsche einen schönen Abend. Es ist unerträglich. Heute ist man nur noch ein gejagtes Tier. Als Frau meine ich. Man braucht hin und wieder jemanden, mit dem man reden kann. Sonst wird man stumm. Oder man redet mit seiner toten Frau. Ich bin mit Bello im Park gewesen, erzähle ich ihr. Frau Sen ist auch da gewesen mit ihrem Fifi, den kennst du. Die beiden Hunde sind gerannt und haben miteinander gespielt. Aber sie sind auch älter geworden. Genau wie ich. Ich habe frische Luft geschnappt. Bello auch. Dann sind wir wieder nach Hause gegangen. Morgen gehen wir wieder hin. Wie jeden Tag. Und plötzlich hörst du deine Stimme in der Wohnung dröhnen. Darf ich trotz meines Fehltritts soeben davon ausgehen, eventuell hier übernachten zu können? Sie wollen hier übernachten? Ja, wenn's beliebt. Ich versichere Ihnen, ich werde ein Gentleman sein. Von Kopf bis Fuß. Wir trinken erst einmal Kaffee. Ich versuche, die richtige Sprachebene zu finden. Verstehen Sie? Man tritt so schnell ins Fettnäpfchen. Mann in den besten Jahren, Unternehmer mit Villa am Waldrand, klassische Musik, Reiten, Reisen und Bergsteigen. Bergsteigen? So stand es in Ihrem Schreiben. Ach so, ja. Ab und zu steige ich auch auf den Berg, wenn es sein muss. Warum suchen Sie eine Frau? Aus verschiedenen Gründen. Unter anderem deshalb, weil ich eine Dame brauche, die mich gesellschaftlich einwandfrei begleitet. Auf Geschäftsreisen, Empfängen und so weiter. Gesellschaftlich einwandfrei? Was heißt das? Genau so, wie Sie es sind. Auf feine Damenart. Haben Sie Kinder? 2, es geht Ihnen gut, danke. Ja, und die Frau? Sind Sie geschieden? Nein, getrennt von Tisch und Bett. Sie ist selbstständig, führt ein Geschäft, die Kinder studieren. Alles bestens. Darf ich fragen, wie Sie Ihre Frau kennengelernt haben? An der Uni. Wir saßen in den gleichen Vorlesungen. Schenkel an Schenkel. Warum hat es nicht geklappt? Mein Gott, warum? Ich glaube, wir haben uns zu wenig Zeit füreinander genommen. Zu wenig geredet. Ich habe sie wohl vernachlässigt. Sie hat sich in einen jüngeren Geschäftskollegen verliebt. Sie scheint glücklich zu sein. Und Sie, Erwin? Wäre ich hier, wenn ich glücklich wäre? Erfolgreich. Gefühlsmäßig bin ich tot. Ich suche jemanden, der mich wieder liebenswert, liebesfähig macht. Mit Charme, mit Anschmiegsamkeit, mit einem Hauch Emanzipation vielleicht. Aber nicht zu viel, ich will nicht wieder kämpfen. Verführen Sie mich. Philomene. Wie soll ich das tun? Ich bin sicher, Sie wissen das. Ich bin kalt wie Stein. Ach, was? Ja. Eine lebende Versteinerung. Soeben haben Sie gebebt. Sie haben für einen kurzen Moment meine Seele angerührt. Habe ich das schon gesagt? Wir alle haben nur ein paar wenige Sätze zur Verfügung. Ach, Sie hocken da wie ein Klotz. Und ich soll Sie verführen. Unternehmen Sie etwas. Brechen Sie endlich das Eis auf. Erobern Sie mich. Philomene. Ich war nie verheiratet. Ich habe keine Kinder. Wie kommt das? Mit Ihrer Ausstrahlung, mit Ihrer Erotik. Ich habe einen Mann gehabt. Ich habe ihn gepflegt bis in den Tod. Herzschlag. Ich gehe davon aus, dass Sie keine Rente beziehen. Wirkliche Liebe erträgt die Fesseln der Ehe nicht. Sie haben sich Ihren Besitzstand selber verdient. Er hat gesagt, er werde mich auf Rosen betten. Ist das nicht ein schwerer Verzicht für Sie? Ein Opfer? Keine Familie? Keine Kinder? Keine Sicherheit? Bin ich eine Bruthenne? Ich dachte, Sie seien ein aufgeschlossener, gebildeter Mann. Es ist die Nervosität. Daher meine männlich präpotente Entgleisung. Ich hätte gern Kinder gehabt. Früher einmal. Kinder machen eine Frau zur Sklavin. Mein Busen, mein Bauch. Wozu dient das alles? Ich weiß die Antwort. Erotik. Ach, Erotik als Selbstzweck. Da kann ich nichts mit anfangen. Sie muss eingebettet sein in eine vertrauensvolle Beziehung. Aber selbstverständlich. Partnerschaft. Tragfähig. Anders geht es nicht. Ach so? Wenn ich in Ihre Kinderaugen schaue, Philomene, sehe ich darin ein stilles Leuchten. Vertrauen gegen Vertrauen. Was soll Ihre Hand auf meinem Knie? Eine erste freundliche Annäherung. Nehmen Sie sie weg, sonst schreie ich. Eine Hand auf einem Knie. Was ist schon dabei? Ist doch keine intime Stelle. Ich schreie gleich. Was soll ich mit meiner Hand anfangen? Mich kratzen am Hals? Ich nehme sie weg. Ich will Ihnen keinesfalls zu nahe treten, Madame. Diese ekelhafte Zudringlichkeit. Ein Mann sollte spüren, ob eine Dame eine Hand auf dem Knie haben will oder nicht. In der Regel spüre ich das. Die Schwierigkeit besteht darin, dass wir beide in einem Alter sind, in dem eine Annäherung nicht mehr auf Amors leichten Rosenflügeln vor sich geht. Sie und Rosenflügel. Es ist zum Schreien. Nein, bitte nicht. Tragen Sie eigentlich ein Toupet? Jetzt rächen Sie sich wegen der Hand, nicht wahr? Ich finde, ein Mann, der eine Glatze hat, sollte auch dazu stehen. Guten Abend. Sie sind Herr Erwin? Jawohl. Guten Abend. Ich habe einen Schrei gehört. Aber nicht aus dieser Wohnung. Das muss jemand anders gewesen sein. Es ist alles in Ordnung, Anna. Er ist ein reizender Herr. Wir unterhalten uns bestens. So? Warum hast du denn geschrien? Geschrien? Ich hab gelacht. Stimmt. Wir sind in ausgelassener Stimmung. Da wird schon mal ein bisschen gekreischt. Sie müssen wissen, Herr Erwin, dass Sie es mit einer Dame zu tun haben. Das ist auch meine Meinung. Gut. Ich wünsche weiterhin einen angenehmen Abend. Ich werde Ihr Knie nicht mehr berühren. Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort. Whisky? Danke sehr, gern. Danke. Ihre Frau, wie war die? Süß, anschmiegsam. Eine wundervolle Geliebte. Man konnte mit ihr Pferde stehlen. Blond, braun, schwarz? Rot. Helle Haut, wie Pfirsich. Beiderseits der Nase Leberflecken, graue Augen. Ein Gedicht. Meine hatte schwarze Haare, nussbraune Augen, riesige Oberarme, Bierbauch und Wurstfinger. Das Leben ist eine Abfolge von Verlusten. Ich bin eine Wounded Woman, das sagte ich schon. Reiten, Wandern, klassische Musik, Reisen und Segeln und ein gemütliches Zuhause. Sie haben es gut. Segeln? So stand es in Ihrer Anzeige. Oder täusche ich mich? Einmal hat er mich mitgenommen. In die Ägäis. Eine Woche lang. Mykonos, Naxos, Paros. Griechischer Mond. Die Segel im Wind. Gischt sprüht aufs Deck und vorne am Bug tanzen die Delfine. Ich war 20, er war 40. In der Bucht von Delos hat er mir gesagt, er werde sich nie mehr trennen von mir. Griechische Sommernacht. Das Schiff liegt vor Anker. Eisgekühlter Ouzo rinnt durch die Kehle. Wir sollten einmal hinfahren, Philomene. Haben Sie griechische Musik? Warum? Ich will mit Ihnen Sirtaki tanzen. Jetzt. Auf die Stelle. Sie wollen wohl wieder über mich herfallen. Gut. Lassen wir es. Was studieren Ihre beiden Kinder? Er Medizin, Sie Philosophie. Und Sie bezahlen das? Das läuft über die Bank, Daueraufträge. Wenn ich fragen darf, wo steht Ihr Haus? Ich wohne hier. In leitender Stellung? Ich beziehe mich auf Ihre Anzeige. Ich habe keine schlechte Stelle. Eine Frau in meinem Alter findet nicht so leicht etwas Neues. Ein Mann in meinem Alter gehört zum alten Eisen. Aber doch nicht Sie mit Ihrem florierenden Geschäft. Jetzt hören Sie doch endlich auf, von meinem Geschäft zu reden. Was ich brauche, ist weibliches Verständnis. Liebe brauche ich. Nichts anderes als Zärtlichkeit. Ob mit oder ohne Haus, ist scheißegal. Sie haben geschrieben, in sicheren Verhältnissen, florierendes Geschäft und Villa am Waldrand. Und Ihre leitende Stellung? Ich möchte hier bleiben. Wenigstens eine Nacht. Und ich möchte nicht sterben, ohne noch einmal eine Nacht lang geliebt worden zu sein. Gehen Sie doch zu Ihrem Freund mit den Wurstfingern. Und Sie gehen am besten zu der süßen Dame mit den Leberflecken beidseits. Sind Sie im Bedrängnis? Kann ich helfen? Nein, vielen Dank. Wenn der Herr aufdringlich werden sollte und herumschreit, werfe ich ihn hinaus. Seien Sie froh, dass ich Ihnen nicht alle Knochen breche, Sie Arsch. Wie redet Ihr Gast mit mir, Frau Studer? Wir hatten eine kleine Meinungsverschiedenheit. Gehen Sie jetzt bitte wieder in Ihre Wohnung zurück. Streit? Wie schön. Man schreit sich an und dann versöhnt man sich wieder. Ich beneide Sie. Was soll das Gequatsche? Hauen Sie ab. Gute Nacht. Mit meiner Frau kann man nicht mehr streiten. Ich mache ihr manchmal Vorwürfe. Doch, ich sage, warum bist du so früh gegangen? Nicht der Mann soll der Frau die Augen schließen, wenn sie tot ist, sondern die Frau muss dem Mann die Augen schließen. Glauben Sie nicht? Setzen Sie sich doch vor Ihren Fernseher. Ich sage zu meiner Frau, Bello ist lieb und nett, aber es ist nicht das Gleiche. Mit dir habe ich streiten können, auch wenn ich meistens den Kürzeren zog. Dann war ich stinksauer und bin in die nächste Kneipe gegangen. Das waren wunderschöne Herrenabende. Verstehen Sie mich? Ich kann es mir vorstellen. Und was haben wir über die Weiber geflucht am Stammtisch? Am anderen Morgen hat es dann eine Versöhnung gegeben. So sollte es sein. Warum haben Sie sich eigentlich nicht aufgehängt? Überlegen Sie mal. Wo sollte ich mich denn aufhängen in meiner Wohnung? An einem Balken. An einem starken Nagel. Es gibt weder Balken noch Nagel. Springen Sie doch aus dem Fenster. Ich wohne im Erdgeschoss. Dann klettern Sie hoch auf den Dachboden. Öffnen Sie eine Luke. Klettern Sie aufs Dach und springen Sie. Warum eigentlich nicht? Ich versuch's. Gute Nacht. Wenn er sich nur nichts antut. Warum? Er hat doch alles. Er ist vereinsamt und depressiv. Das sind wir auch. Ich lebe gern. Aber Sie möchten noch einmal eine Nacht lang geliebt werden. Wer sagt Ihnen denn, dass ich keinen Liebhaber habe? Was mache ich falsch? Eine Frau möchte getragen werden, behutsam. Und ab und zu möchte sie ein freundliches Schnauben hören. Schnauben? Ja. Vielleicht ist es dann plötzlich soweit, dass meine Hände einen fremden Hinterkopf streicheln. Philomene, ich bin hingerissen. Ich liebe Sie. Vermutlich sind Sie nichts weiter als ein alter, geiler Bock. Kann sein, dass ich das bin. Was soll daran schlecht sein? Sie haben nie im Leben eine Villa am Waldrand. Woher dieses Misstrauen? Mache ich keinen gepflegten Eindruck? Sie sind ein Hochstapler. 7 Nelken, wie geschmacklos. Was hätten Sie denn gern gehabt? Roten Mohn, selbstverständlich. Die eine will Nelken, die andere eine einzelne weiße Lilie, die dritte Veilchen. Wer soll sich da auskennen? Nelken sind neutral und haben sich bis jetzt meist bewährt. Sie sind ja richtig vulgär. Stört Sie das? Es kommt drauf an. Auf was? Oh, das müssen Sie selber rausfinden. Im Prinzip mag ich Frauen. Nicht alle, aber einige. Ich mach's gern von hinten. Am liebsten im Stehen. Zwischen die Arschbacken hinein, dass es flutscht. Ach so? Man kann den Arsch so schön in den Händen halten und ihn hineinschieben. Wenn Sie wollen, können wir es versuchen. Wie soll ich mich hinstellen? Am besten hinter die Sessellehne. So. Schlüpfer runter. So? Ja? Ja, so sollte es klappen. Nur einen Moment. Gleich haben wir das. Geht es? Wenn Sie vielleicht die Güte hätten, die Hüften ein wenig anzuheben. Ist das so richtig? Ja. Genau so. Man schiebt ihn so ins ewig Weibliche hinein, bis man jault vor Vergnügen. Von Jaulen kann ja wohl heute Abend keine Rede sein. Es tut mir leid, Madame. Fehlanzeige. Sowas. In jeder Beziehung eine Niete. Was hier fehlt, ist die Liebe. In meinem Alter geht es nur noch, wenn Gefühl da ist. Ich muss Sie leider bitten zu gehen. Sie sind doch Erwin Hassler? Ja. Man wird also hinausgeschmissen wegen Impotenz. Und was ist mit der Villa am Waldrand? Und Ihr Eigenheim? Ich habe geschrieben, trautes Heim. Wenn ich die Wahrheit schreiben würde, würde mich niemand einladen. Ich bin seit 34 Jahren Schreibkraft in der Verwaltung des Krankenhauses. Ich habe einmal einen Reitkurs besucht. Ich bin nur dreimal hingegangen, weil ich beim dritten Mal vom Pferd gefallen bin und mir den Arm verknackst habe. Das ist verständlich. Ich suche eine tragfähige Partnerschaft. Wie tragfähig soll sie sein? Eine Nacht? Ein Jahr? Das ganze Leben. Das ist zu drei Vierteln vorbei. Stimmt. Kommen Sie, setzen Sie sich. Whisky? Gern. Und? Reden Sie. Erzählen Sie erst von Ihren Verflossenen. Ich will nicht wieder als Hochstapler beschimpft werden. Er hat mich geliebt. Er hat sie benutzt. Auf Rosenbetten, dass ich nicht lache. Junges Fleisch, das hat ihm gefallen. Eine Woche segeln vor Delos und dann wieder heim zur Ehefrau, zu den Gören. Ich liebe ihn noch immer. Das ist Erinnerung. Abends im Bett male ich mir oft ein Leben mit ihm aus. Träume sind wirklicher als die Realität. Ich kann das nicht. Mir stellt sich die Wirklichkeit beinhart in den Weg. Sie haben einen Schimmer von Neugier im Blick. Das wird der Grund sein, warum ich sie noch nicht hinausgeworfen habe. Der Grund ist die Angst vor der Einsamkeit. Sie ist stärker als die Scham. Warum sollte ich mich schämen? Ich bin nicht gemacht zur Liebe. Ich muss jede Nacht mindestens dreimal aufs Klo. Ich wache schweißnass auf, muss das Nachthemd wechseln. Sie tragen ein Nachthemd? Ja. In dieser Beziehung bin ich konservativ. Wenn ich etwas hasse, ist es der Pyjama. Dauernd rutscht das Oberteil hoch und der Bauch liegt frei. Warum lachen Sie? Ich stelle sie mir im Nachthemd vor. Die Hauptsache ist, man hat ein warmes Bett mit einer lieben Frau drin. Sie wollen ins Bett? Frisch gemacht, duftend nach Lavendel. Ich bin nicht mehr knackig. Hänge Brüste, hänge Arsch, hänge Bauch. Mein Haar ist getönt. Eigentlich ist es grau. Ich mag graues Haar. Übrigens trage ich tatsächlich ein Toupet. Das habe ich gleich gesehen. Wie soll man sich in einer Zeit des Jugendwahns mit einer Glatze erfolgreich anbieten? Einer relativ hübschen Frau. Sie finden mich hübsch? Schwer zu sagen. Ich stelle mir immer noch eine junge, pralle Frau vor. Ich träume von Männerpos. Richtig dämlich. Mit deinem knackigen Po kann ich nicht dienen. Es ist wohl das Beste, wenn Sie jetzt ein Taxi rufen. Warum? Vielleicht können es auch Hängearsch und Nachthemd sein. Im Grunde fürchte ich die Frauen. Es ist lange her, dass mich ein Mann liebevoll geküsst hat, so wie Sie eben. Allein könnte das Leben so angenehm sein. Ich habe ein Kind meines Geliebten wegmachen lassen. Damals nach Delos. Darf ich Ihnen die Tränen wegtupfen, Madame? Sie haben es gut, Sie haben zwei Kinder. Manchmal begegne ich auf der Straße einer jungen Frau mit rötlichem Haar und Leberflecken. Dann denke ich, es sei meine Tochter. Und Sie sprechen sie nicht an? Nein. Es würde auffallen, wenn sich ein älterer Mann an ein Mädchen heranmacht. Sie kennen Ihre eigene Tochter nicht? So war die Abmachung, als wir uns getrennt haben. Gleich nach der Geburt. Und der Sohn? Den gibt es nicht. Warum suchen Sie eine Frau? Ich bin obdachlos. Sie wirken gar nicht ungepflegt. Ich habe einen Freund. Bei dem darf ich duschen. Ich trage seine alten Anzüge. Sie wohnen bei ihm? Manchmal. In der warmen Jahreszeit schlafe ich ab und zu am Waldrand. Im Winter in der Damentoilette eines Parkhauses. Ja, und das Nachthemd? Wohl auch eine Hochstapelei. Nein. Ich habe früher stets Nachthemden getragen. Jetzt tragen Sie keine mehr. Ich komme selten dazu. Aber wenn, dann haben Sie einen warmen Bauch. Ich habe Ihnen die Wahrheit gesagt. Seien Sie bitte freundlich zu mir. Und was kriege ich dafür? Was wollen Sie dafür haben? Ziehen Sie sich aus. Wie bitte? Los, bis aufs Hemd. Sie scherzen, Philomene. Ich habe noch immer meine Würde. Ich will Sie im Hemd dastehen sehen. Wie Sie wünschen, Madame. Sie meinen wohl, Sie können sich bei mir einfach so ins gemachte Nest setzen. Ohne jede Gegenleistung, das geht nicht. Ich werde Sie vernaschen. Am Morgen gibt's Frühstück? Ja. Und jetzt runter mit den Klamotten. Ich geniere mich, so nackt herumzustehen. Legen Sie sich hin. Ich setze mich auf Sie und dann versuchen wir's. Hier? Auf dem Fußboden? Nein, im Schlafzimmer. Mit wiegenden Hüften. Ein animalisches Gefühl zwischen den Schenkeln. Auf Ihre Verantwortung, Philomene. Wie finden Sie meine Brüste? Die sind ganz in Ordnung. Also los, umarmen Sie mich! Was wollt ihr denn jetzt hier? Ich habe nachschauen wollen, wie es dir geht. Und als ich aus der Tür kam, stand Herr Bircher da. Ich stand auf dem Dachboden. Da wurde mir so schwindelig und ich dachte, ich frage einfach Frau Weber, ob ich vielleicht ihren Balkon benutzen dürfte. Er wollte sich umbringen. Ich habe ihn davon abgehalten. Wir werden gemeinsam Pizza essen. Frau Weber hat mich eingeladen. Ich habe meinen Traummann gefunden. Ist nicht wahr? Doch, ein Unternehmer. Ganz reizend. Er hat mich nach Paris eingeladen. Wie herrlich, Philomene. Wie wunderbar. Er hat mich auf schleichenden Pfoten verführt. Es war nicht zu machen gegen seine Eroberungskunst. Ich gratuliere herzlich. Wenn Sie gestatten, hole ich aus meiner Wohnung die Flasche Wein. Dann können wir feiern. Aber nicht, dass Sie sich wieder umbringen wollen. Er hat mich auf seinen starken Armen ins Schlafzimmer getragen. Und dann? Er ist ein zärtlicher, fantasievoller Liebhaber. Anna, mein Leben hat sich mit einem Schlag verändert. Er wird mich auf Rosen betten. Hat er das gesagt? Ja, er holt mich heraus aus dieser schrecklichen Wohnung. Er nimmt mich zu sich in seine Villa am Waldrand, wenn alles klappt. Was muss denn klappen? Die Scheidung. Seine Ehefrau gibt ihn nicht frei. Ein Mann in seiner Position wird das schon fertig bringen. Das sagt er auch. Er hat eine Yacht, die vor Mykonos liegt. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Glaubst du mir nicht? Ich würde mich sehr freuen für dich. Das weißt du. Ach, dein Misstrauen verletzt mich, Anna. Warum missgönnst du mir mein Glück? Aber nein, ich freue mich mit. Einmal kommt ein Prinz und holt mich ab. Das habe ich immer gewusst. Du musst mir schreiben, aus Griechenland. Von jedem Hafen, in dem ihr anlegt. Abgemacht. Und du? Du willst tatsächlich Bircher zum Essen einladen? Ja. Er hat meine Hand berührt, im Treppenhaus. Was? Und du hast nicht geschrien? Nein. Es war eine Totenhand. Ich habe meine Hand nicht zurückgezogen. Das ist unvorstellbar, Anna. Du kehrst zu den Lebenden zurück. Wir werden spazieren gehen im Park. die Aufpasserin. Tut mir leid, Madame. Tut, was man kann, aber man kann nicht immer. Das Alter, der Whisky. Es war wunderschön mit Ihnen. Sie sind so zärtlich gewesen. Sie sind in meinen Armen eingeschlafen. Guten Abend, Herr Erwin. Sie reiten gern, habe ich gehört. Ja, ich besteige auch Berge, wenn es sein muss. Und ich höre auch klassische Musik. Wie soll ich das verstehen? Wenn Sie mich entführen wollen, Herr Erwin, so sollten Sie sich an die Spielregeln halten. Man fliegt dahin, ich weiß, mit wiegenden Hüften, das Haar flattert im Wind. Sie sind zwei entzückende Damen. Sie haben mit meiner Freundin eine sehr gute Wahl getroffen. Lieber auf den ersten Blick. Hier, bei dieser Wounded Woman, habe ich meine Heimat gefunden. Gibt es noch einen Whisky? Fühlen Sie sich wie zu Hause. Ist das Ihr Ernst? Übrigens ist Ihr Toupet verrutscht. Musst du alles kaputt machen, Anna? Ich weise doch bloß darauf hin, dass Herrn Erwins Toupet verrutscht ist. Das ist Haar. Fremdes oder eigenes ist egal. Sie wollen meine Freundin in ihrer Villa am Waldrand entführen? Hör auf! Das ist ein ernsthafter Versuch, eine Beziehung aufzubauen. Es kann am Waldrand sehr hübsch sein, besonders im Sommer. Und im Winter? Im Winter zieht man sich ins Winterquartier zurück. Wo liegt das? Da und dort. Wenn man Glück hat, in einer geheizten Wohnung, die bewohnt wird von einer reizenden Dame, die einem jeden Wunsch von den Lippen abliest. Ehrlich, ich schätze mich glücklich, Sie kennengelernt zu haben, Philomene. Und ich verspreche Ihnen, dass ich meine ganze Erfahrung, die ganze Sensibilität meines Alters einbringen werde, mit dem Ziel, uns beiden ein trautes Zusammenleben zu bieten. Ich danke Ihnen. Warum sind Sie so heruntergekommen, Herr Erwin? Wie meinen Sie das? Sie pfeifen doch aus dem letzten Loch. Ich schreie gleich, wenn du nicht aufhörst. Sie wollen im Trocknen sitzen und vor zwei abgetakelten Weibern den Unternehmer spielen. Wie ist es so weit gekommen? Ich habe Werbung gemacht. Ziemlich erfolgreich. Ich verstehe etwas von Sprache. Dann trat der Schnaps in mein Leben. Und? Trinken Sie immer noch? Sehr kontrolliert. Sonst lande ich auf der Polizeistation und das will ich nicht. Sie machen mich lächerlich von meiner Freundin. Verlassen Sie sofort meine Wohnung. Raus, Sie Frank, Sie Verbrecher! Immer habe ich Pech. Ich bin kein abgetakeltes Weib. Es gibt keinen Grund, ihn rauszuschmeißen. Doch, er hat mich verraten. Was soll ich tun? Ich habe versucht, mitzuspielen. Und jetzt lüge ich? Ich finde Sie einigermaßen sympathisch. Sie haben gute Manieren und Sie sind nicht allzu blöd. Er ist gemein. Segeln in der Ägäis, ein Quatsch. Mit mir geht das nicht, ich werde sofort seekrank. Sie hat in der Jugend einen Freund gehabt. Von dem träumt sie heute noch. Na, ich weiß, der mit den Wurstfingern. Ich finde Ihre Träume lächerlich. Man darf seine Jugendträume nicht zur Gegenwart machen. Sie können sich das vielleicht erlauben, weil Sie in abgesicherten Verhältnissen leben. Gegenwart, Zukunft, alles verplant und abends Fernsehen. Sie haben nicht mehr Teil am Leben. Daher diese Öde, der Sie entrinnen wollen mit einer Kontaktanzeige. Und jetzt haben Sie mich erwischt. Einen obdachlosen Versager. Das gibt Ihnen kein Recht, von mir Unmögliches zu verlangen. Ich bin kein Märchenprinz. Warum haben Sie sich dann gemeldet? Weil ich Hilfe brauche. Ich habe auch handfeste Gründe. Wie soll ich sonst einen Lebenspartner finden? Das weiß ich doch nicht. Gehen Sie unter die Leute, bewegen Sie Ihren entzückenden Arsch. Das war jetzt nicht höflich. Ich habe gesagt, entzückend. Warum soll ich nicht meiner Sehnsucht nachhängen? Sie sind doch eine erstklassige Partie. Natürlich nicht für einen knackigen Po. Aber für einen wie mich. Jederzeit. Herr Erwin, ich gratuliere zum jungen Glück. Scheren Sie sich zum Teufel. Wir hatten ausgemacht, dass ich den Wein hole. Es hat ein bisschen länger gedauert, weil ich noch mit meiner Frau reden musste. Sie hat gesagt, ich solle ruhig mit einer anderen Pizza essen. Hier gibt es keine Pizza. Ich habe Ihnen doch gesagt, Sie sollen sich vom Dach stürzen. Mich hat der Schwindel gepackt. Ich wollte dann von Frau Webers Balkon... Sie sind ein Schlappschwanz. Jeder normale Mensch in Ihrer Situation hätte längst die Konsequenzen gezogen. Was für Konsequenzen? Werfen Sie sich für einen Lastwagen, wenn es nicht anders geht. Warum sollte er das tun? Das ist doch kein Leben mehr. Er quasselt nur noch von seiner toten Frau. Von was soll ich denn sonst quasseln und mit wem? Ich ertrage das nicht mehr. Wo man hinschaut, hockt ein vereinsamter Trottel. Ich will leben, verstehen Sie? Ich will feiern, ich will tanzen und Sie werden mich nicht daran hindern. Los, raus, bevor ich mich vergesse. Jetzt hören Sie aber auf. Ich habe Herrn Bircher eingeladen. Dieser Abend gehört mir. Oh, das stimmt nicht. Meine Frau hat gesagt, ja, geh. Was? Und hier ist der Wein. Sie wollen sich wohl einschmeicheln bei diesen Damen. Moment mal. Sie sind eine Attrappe. Der letzte Abschaum. Sie sind doch genauso am Ende wie ich. Sonst wären Sie doch nicht hier. Und, also, das ist unerhört. Sie haben diese Dame beleidigt. Das war nicht meine Absicht. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Warum sind Sie so unmenschlich? Ich ertrage dieses Mittelmaß nicht mehr. Herr Bircher ist ein angenehmer alter Mann. Entschuldigen Sie, ich bin bloß ehrlich. Oh, alten, klassische Musik, Villa am Waldrand, ist das ehrlich? Immerhin sitze ich jetzt hier. Sie sind die Attrappe. Wenn man von Ihnen etwas will, kommt nicht mal heiße Luft. Darf ich Ihnen einen Kaffee anschenken? Danke, sehr gern. Es ist abscheulich. Man wird in seinen eigenen vier Wänden von einem dahergelaufenen Dreckskerl beleidigt. Ich habe Ihnen mein Herz zu Füßen gelegt, Sie verkalktes Auslaufmodell. Ich entnehme Ihren Worten, dass ich Sie grausam beleidigt habe. Gut, ich ziehe die Konsequenzen. Ich verlasse Sie für immer. Auf der Stelle gehe ich hinaus auf die nasskalte Straße. Halten Sie mich nicht zurück. Ich bin zu allem bereit. Warum muss er mich verletzen? Er hätte mitspielen sollen. Und morgen nach dem Frühstück hätte ich ihn mit einem Lächeln verabschiedet. Vielleicht liegt es an dir. Du hast verlernt, wie man liebt. Du erwartest zu viel. Ich habe versucht, den Schein zu wahren, den Mann nicht zu verletzen und meine Verwundungen nicht zu zeigen. Ich habe meinen Hass verborgen, wie ich sie hasse alle zusammen. Warum klappt es nie, Anna? Warum immer die anderen? Du musst Geduld haben. Es wird sich schon der Richtige finden. Glaubst du? Vielleicht sind Kontaktanzeigen nicht der richtige Weg. Ja, bin ich dir nichts wert? Nein, du hast einfach ein paar Mal Pech gehabt. Warum treffe ich immer diese Durchhänger? Ich finde ihn gar nicht so schlimm. Meinst du? Er hat nur kurz versucht, dir etwas vorzumachen. Und er scheint nicht allzu hohe Ansprüche zu stellen. Er klopft bei mir an, voller Verzweiflung. Ich bin seine letzte Chance. Er spielt mir zuerst einen noblen Herrn vor, weil er meint, ich würde genau das erwarten. Aber dann sagt er die Wahrheit und legt mir sein Herz zu Füßen. Und ich werfe ihn hinaus. Mein Gott, wenn er sich umbringt. Wegen mir. Ich glaube, er sitzt in der nächsten Kneipe. Findest du, ich bin es wert, dass ein Mann mich erträgt? Für ihn wärst du eine gute Partie, das hat er selber gesagt. Du musst dir und auch ihm ein bisschen Zeit geben, bis ihr beide die Scham vor dem Alter verliert. Gut. Ich hole ihn. Ich getraue mich kaum, den Fernseher anzustellen. Wenn ich allein davor sitze, ist es, als würde die Mattscheibe die ganze Wohnung verschlucken. Eine Hand im Nacken wäre schon gut. Eine Männerhand. Oder auf dem Rücken. Oder am Ohr. Eine tiefe männliche Stimme. Einer, der Blumen bringt. Einer, der den Fernseher abstellt. Einer, mit dem man im Park spazieren gehen kann. Einer, der am Tisch sitzt und mit isst. Ich bin froh, es nicht getan zu haben. Es wäre wirklich eine Dummheit gewesen. Ich habe mit meiner Frau geredet. Beinahe, habe ich gesagt. Hätte ich mich umgebracht. Aber damit wärst du bestimmt nicht einverstanden, nicht wahr? Ja, und? Sie hat genickt. Sie leben also doch gern. Ich habe an sie gedacht. Das heißt, an ihre Pizza. Ich habe mir vorgestellt, wie sie in der Küche stehen und den Teig kneten. Ein Kopftuch im Haar. Und ich sitze daneben und trinke ein Glas Rotwein. Das Leben kann so schön sein. Jeder hat so seinen Punkt. Was für ein Punkt? Ein Punkt, wo er verführbar ist. Also bei mir ist da nichts zu holen. Jedes Lebewesen ist erotisch. Sonst wäre es kein Lebewesen, sondern tot. Alles, was lebt, will sich fortpflanzen. Sie wollen sich fortpflanzen? Mit mir? Nein, dazu sind wir beide zu alt. Aber die Erotik ist da, bis man stirbt. Der letzte Freier ist der Tod. Haben Sie das irgendwo gelesen oder selber überlegt? Ich denke viel nach. Ich habe ja Zeit. Ich habe längst aufgehört, solche Überlegungen anzustellen. Ich weiß nicht, was das Leben bedeuten soll. Mir genügt es, wenn ich jeden Morgen zur Arbeit gehen und Ende des Monats die Telefonrechnung bezahlen kann. 2 Wochen Urlaub am Mittelmeer pro Jahr, das reicht. Ich bringe es nicht fertig, mich zu einer Reise zu entscheiden. Was soll ich da in der Fremde? Man kann sich ans Meer setzen und Kaffee trinken. Und mit einem Ehepaar reden, das nebenan sitzt. Ich würde mit meiner Frau reden. Ich würde sagen... Finden Sie nicht, Sie sollten sich langsam von Ihrer Frau verabschieden? Mit wem soll ich reden? Bei mir sind es die Ohren. Sie meinen, ich soll mit Ihren Ohren reden? Nein, berühren Sie meine Ohrläppchen. Ganz sanft streicheln. Gut, ich versuch's. Oh. Ist es so richtig? Schweigen Sie. Machen Sie weiter. Ja, so ist es genau richtig. Sie können das gut. Das ist wunderschön. Oh. Oh. Oh. Ich danke Ihnen. Bitte sehr. Ich halte nichts von Genitalien. Sie verletzen nur. Warum sie benutzen, wenn es auch anders geht? Bei mir ist es der Nacken. Soll ich es mal versuchen? Wenn Sie so freundlich wären. Ja, genau dort. Wenn ich bitten darf, ein bisschen mehr Kraft. Ich bin kein Porzellanpüppchen. So? Besser? Oh, wunderschön. Oh, erstklassig. Genau so. Danke. Vielen herzlichen Dank. Man hilft, wenn man kann. Frau Weber, mein Leben hat sich in den letzten Jahren in einer Grabesgruft abgespielt. Jetzt sind Sie mit Ihren zarten Händen in die Gruft eingedrungen und haben mich wieder erweckt. Ich möchte die Gelegenheit benutzen und um Ihre geschätzte Hand anhalten. Gestatten Sie, dass ich Ihnen als Zeichen meiner lebenslangen treuen Wertschätzung diese Nelken überreiche. Herr Bercher, ich weiß nicht, wie ich mich bedanken soll. Herzlichen Dank für die Blumen. Sie haben mit diesem Strauß meine Seele angerührt. Wie Sie wissen, hat das Schicksal meinem Leben übel mitgespielt. Ihnen ist es gelungen, mich ins Tal des Lebens zurückzuholen. Dafür danke ich Ihnen aufrichtig. Ich nehme Ihr Angebot mit großer Freude an. Meine Nelken in der Hand. Frau Studer, ich habe sie meiner Braut zur Verlobung geschenkt. In Ermangelung anderer Blumen. Ich werde sie Ihnen ersetzen. Anna! Und ich habe gedacht, du seist unnahbar. Für immer und ewig. Jetzt nicht mehr. Herr Bircher hat mich verführt. Sie hat mir den Nacken massiert. Wunderschön. Massage und Pizza. Großartig. Wie haben Sie das geschafft, Mann? Sie, Unternehmer, ich bin der Verlobte von Frau Weber. Merken Sie sich das endlich. Und ich bin der Verlobte von Frau Studer. Schreiben Sie sich das hinter die Ohren, ein für alle Mal. Philomene? Wirklich? Wie schön. Ja, ich habe ihn gefunden. Drüben in der Kneipe, beim Schnaps. Ich wollte mich von der Brücke in den eiskalten Fluss stürzen. Und zu diesem Zweck haben Sie sich erst einmal in die Kneipe gesetzt? Um mir Mut anzutrinken. Was meinen Sie, was es für Kraft braucht, diesen entscheidenden Schritt zu tun? Übermenschliche Kraft braucht es. Und man muss auch noch schwindelfrei sein. Dann ist mein Engel gekommen. Ich bin doch kein Engel. Doch. Sie hat gesagt, Herr Erwin, kommen Sie bitte zu mir. In meiner Wohnung ist genug Platz für uns beide. Da bin ich fast umgeknickt vor Freude. Ich nehme ihn zu mir. Jedenfalls über den Winter. Im Frühjahr sehen wir weiter. Dann wären wir ja jetzt Nachbarn. Wir planen eine Verlobungsreise nach Paris. Herrlich. Dürfen wir uns anschließen? Aber ja, wir segeln durch die Nacht und landen im Morgengrauen im Quartier Latin. Ich habe zu meiner Frau immer gesagt, lass uns nach Paris fahren. Leider hat es nie geklappt, aber lassen wir das. Und jetzt rein ins Vergnügen. Ja, und in Paris essen wir Croissants. Erwin und Philomene, eine Komödie von Hans-Jörg Schneider. Es sprachen Philomene, Angela Winkler, Erwin, Walter Kreie, Anna, Marlene Diekhoff, Herr Bircher, Hermann Lause. Technische Realisation Günther Beckmann und Sabine Kaufmann. Regieassistenz Margit Kress. Musik Sabine Wortmann. Hörspielbearbeitung und Regie Andrea Ghetto. Dramaturgie Susanne Hoffmann. Produktion Norddeutscher Rundfunk 2002.